Kundgabe 2137. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.11.1941. Innerliche Demut. Kampf gegen geistige Überheblichkeit. Es bleiben wahrlich die Menschen in ihrer geistigen Entwicklung zurück, so sie sich keiner innerlichen Demut befleißigen. Denn es mangelt ihnen dann an Gnade. Und ohne Gnade ist ihr Wille zur Höhe geschwächt. Denn dann ist ihr Wesen noch überheblich und dem Gegner Gottes noch zugetan. Es wird, wem die innerliche Demut mangelt, auch selten eine göttliche Lehre annehmen, so sie ihm durch den Mitmenschen vermittelt wird. Denn sein überheblicher Geist wehrt sich dagegen durch den Einfluss des Widersachers. Und göttliche Lehren stärken die Kraft zum Widerstand, so wie sie willig angenommen werden. Folglich ist die Widerstandskraft jenes Menschen nur gering. Es ist noch zu viel des Geistes in ihm, der überwunden werden soll. Es hat der Mensch noch zu viel der Mängel, die seine Unvollkommenheit kennzeichnen. Er wird auch nicht sanftmütig und geduldig sein, solange er sich nicht beugen will vor dem, dessen Annäherung er erstreben soll. Denn Gott kann sich nicht verbinden mit einem Wesen, das noch den überheblichen Geist seines Erzeugers in sich trägt. Es muss der Mensch einen ständigen Kampf führen mit diesem überheblichen Geist in sich. Er muss durch Dienen sich zur Demut erziehen. Er muss seinen Willen stärken, das zu tun, was ihm unausführbar erscheint, sich zu beugen und zu dienen, wo er herrschen möchte. Er muss sich ein Beispiel nehmen an seinem göttlichen Erlöser, dessen Leben ein einziges Dienen in Liebe war, ein Dienen in tiefster Demut seinem Mitmenschen gegenüber. Bemüht sich der Mensch, in der Nachfolge Jesu zu stehen, dann wird er auch die innerliche Demut üben. Er wird jegliche Überheblichkeit bekämpfen, er wird unablässig die Gnade Gottes dazu erbitten und die Kraft, sein Vorhaben auszuführen, wird ihm zugehen. Er wird dienen und dadurch sich zur Höhe entwickeln. Amen.